Als Sammelbegriff könnte man dazu einfach ihm aus dem Munde pflücken, dass es sich immer noch um sowas wie Intellektuelle handelt. Die Leute, die sich als die interessierte Theorie betreibende und gleichzeitig mehr oder weniger proletarisierte, das heißt, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, einfach, wenn man sich auf diesen Begriff von Proletarität einigen kann, verstehen und nun eine Vermittlung suchen und diese Vermittlung über die Uni zunächst mal suchen, weil sie glauben, darüber können sie jetzt genau sich qualifizieren, ihre wahre Arbeitskraft, die sie verkaufen, die sie darstellen sozusagen, auch einigermaßen wissenschaftlich qualifizieren, was immer das heißen mag. Oder durch eine theoretische Bildung eben etwas höher qualifizieren. Das ist ja, glaube ich, die Illusion oder auch die, ja, ich will es nicht gleich als Illusion abtun, aber das die Vorstellung des Studierenden. Ja. Und ich finde es bemerkenswert, dass zwei Positionen zu dieser Vorstellung der Studierenden in den 60er Jahren hochkamen und aufkamen und auch sozusagen populär wurden eine Zeit lang und auch immer wieder hochkommen, sich immer wieder aufdrängen. Das eine ist die, ich will es jetzt mal wieder, weil du das vorhin erwähnt hast, an den Situationisten festmachen, diese berühmte oder berüchtigte Broschüre über das Elend im Studentenmilieu landeten, indem sie einfach die Studenten als eine ganz arme Würstchen, Studenten damals mehr so männlich auch konzipiert, also die Studierenden würde man heute sagen, als ziemlich arme Würstchen abtun und sich dann dem Proletariat, das bei ihnen sehr, sehr abstrakt figuriert, zuwenden in dieser Broschüre. Während Brückner anders vorgeht, ebenfalls vom Studentenmilieu spricht, aber bei diesem Studentenmilieu verharrt in der Untersuchung und nun an dieses Studentenmilieu und weit darüber hinaus, und das nimmt dann aber eben einen anderen Turn, nämlich auf die Heranwachsenden, die Schüler, die Lehrlinge, die Heranwachsenden, die Jugendlichen, auch die Kinder, ja, überhaupt sich richtet und diese Frage der Subjektivität versucht, in eine bestimmte Vermittlung mit der Proletarität zu bringen. Und das, denke ich, ist dann bei ihm auch, steckt dann auch bei ihm ziemlich fest in dieser Schablone, das sind ja Mittelklassenkinder und er also sozusagen auch der Proletarität oder der prospektiven Proletarität dieser Schüler und Studenten vornehmlich ausweicht oder da stehen bleibt und auch diese Vermittlung zu den eigentlichen richtigen Arbeitern, zur lohnabhängigen Bevölkerung oder zu den Lehrlingen. Da gibt es einen ziemlichen Hiatus. Das kriegt ja auch so nicht so eine Art Kluft, also wo etwas so aneinander stößt. Ja. Ich wollte jetzt nicht von der Dichotomie sprechen, ja, also es ist keine Dichotomie, aber es sind so zwei Segmente der Subjektivität und der Klassensegmentierung der Gesellschaft, die so aneinander stoßen. Ich wollte das jetzt nur eigentlich als Diskussionsbeitrag zur Erhellung des Unterschiedes zu dieser Einschätzung der Studierenden und ihrer Möglichkeiten in der Frage der Subjektivität nur kurz schon vorgreifend darauf hinweisen. Das finde ich, ist auch eine Sache, die immer wiederkehrt in der Selbsteinschätzung von Leuten, die an der Uni was vorhaben oder Dropouts sind oder irgendwie das doch mit Aneignung von Theorie oder von Wissenschaft verbinden, das Studentenmilieu. Ja, so muss man das erstmal da an der Stelle stehen lassen und muss dann schauen, wie Brückner die Frage der Subjektivität im modernen Kapitalismus behandelt. So, du hast ja schon sehr, also ist ja eigentlich relativ für so einen Informationsabend relativ, würde ich sagen, erschöpfend, aber relativ klar und genau was dazu vorgetragen, aber ich könnte das eigentlich nur noch etwas ergänzen durch ein paar Textbeispiele, wie er sich der Sache überhaupt annähert, nämlich der Sache der Proletarität, der Sache der Subjektivität und vornehmlich der Sache derer, die sich dann als Studentenbewegung in den 60er Jahren genau auch auf die revolutionäre Proletarität in einem emphatischen Sinne und in ganz verschiedener und divergierender Weise beziehen. Und das läuft eben auch sehr stark über Krahl. Ich hatte jetzt einfach ein paar Also nochmal für diejenigen, die jetzt nicht das letzte Mal da gewesen sind und seine Vita, aus der das ja auch ziemlich von uns entwickelt wird, seine Gesprochenheit, seine Gespaltenheit in der deutschen Misere, dass er die auch offen hält, diese Gespaltenheit, das wollte ich eigentlich nochmal von der Seite